3 Minuten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag. Guten Tag, Herr Wieser. Herr Lederer, eine Hochachtung. Lederer kocht. Und Soko muss kosten. Willkommen. Heute machen wir Hamburger. Genau. Dazu nehmen wir, für einen Hamburger brauchen wir 10 Decker Rindsfaschiertes. Das tun wir salzen. Aus der Mühle, wie es der Herr Lederer so gern macht, aus der Mühle das Salz. Genau, aus der Mühle und aus der Mühle den Pfeffer. Und dann vermischen wir das Ganze. Es ist sonst nichts dabei, außer Fleisch, Salz und Pfeffer. Sehr schönes Rindsfaschiertes, ja. Und ein kleiner Tipp, nicht zu lange kneten, weil sonst werden es zäh. Aha, okay. So, und jetzt tun wir, jetzt ist der Moment gekommen, dass wir die Hamburger Laberln, die Buns, die Hamburger Buns, genau, die Burger Buns, wie der Amerikaner sagt, ja, tun wir in den vorgeheizten Ofen. Okay, auf, sagen wir mal, schon gescheit auf so 250 oder was der Ofen hergibt. Genau. Und du machst es dann doch, so muss ich jetzt dem Publikum erklären, also die Außenseiten der Burger Buns nach oben gerichtet. So, und jetzt haben wir da unser Fleischerl. Ich schaue dabei auf die Uhr, weil nicht, dass die verbrennen, 1 Minute. Ja, jetzt machen wir aus 100 Gramm oder 10 Decker Fleisch, machen wir ein Laberl. Ein Laberl, genau. Inzwischen stellen wir ein Öl auf und erhitzen das. Okay. Herr Socher, wenn es mir assistieren kurz. Ja, mache ich gern. Das heißt, für ein romantisches Abendessen nimmt man 20 Decker Faschiertes, kriegt man 2 Laberl, kriegt man 2 Burger. Muss man sich ein bisschen mehr bemühen dann vielleicht. So, dann sind die Laberln schon so weit, dass wir es ins heiße Fett tun. Oh, ja, die ist mehr als, also sie ist jetzt ganz heiß. Ja, warte, tu es ein bisschen weg. Ja. So, und jetzt tun wir diese herrlichen Fleischlaberln. Hörst du das Brutzeln? Sehr gut, das ist immer breit. Was braucht man noch für einen Hamburger? Wir brauchen Zwiebeln, Gurkeln. Schneiden wir mal die Gurkeln. Dann schneiden wir, das wird man nicht hören, die Paradeis ab. Und ein Zwiebel. Und ein Zwiebel. So, ich schüttel da ein bisschen die Pfanne. Sehr gut. Ja, und dann haben wir noch Salatblätter. Jetzt können wir uns um die Laberln kümmern. So, du wendest genau. Ah, diese einmalig. Gerade richtig erwischt. Nach 2 Minuten umdraht. Würde ich jetzt sagen. Oder nicht einmal 2 Minuten. Dann, ich nehme dabei die Burger Buns raus. Ups. Ja, die sind auch kross. Schaut sehr gut aus. Also ich würde sagen, wir können anrichten. Ja. Ausgezeichnet. Verkehrt liegt der eine. Da mit oben nach unten. Verkehrt, oder? Nein, einer ist richtig. Meiner. Ah, dann haben wir. Der hat 2 Unterseiten und der hat 2 Oberseiten. Ja, das, liebes Publikum, machen wir dann vielleicht. Ja, genau. Jetzt nächstes Mal richtig. Kosten müssen wir noch. Kosten tun ich koste mal jetzt noch einmal ein Stickel. Sehr gut. So. Ja, danke, Herr Socher. Bis zum nächsten Mal. Servus. Sie hörten eine Produktion von 3 Minuten Radio, zu finden unter www.3minuten.net.